Giuseppe Marotta wusste genau, wie hart das Leben in Neapel sein konnte. Seine beiden Schwestern und er waren in einem der berüchtigten Bassi, Einzimmerbehausungen, die direkt auf die Straße hinausführten, bei einer Näherin aufgewachsen. 1926 ging er in den Norden, um in Mailand, Italiens industrieller und literarischer Hauptstadt, Schriftsteller zu werden. In den späten 40er Jahren, nachdem er jahrelang als Lohnschreiber gearbeitet hatte, war ihm endlich der Durchbruch gelungen. Er verfasste regelmäßig Zeitungskolumnen, und die Redakteure wandten sich stets an ihn, wenn sie einen lebhaften Beitrag über irgendeinen Aspekt des neapolitanischen Lebens benötigten. Im stereotypen Neapel, das Marotta seinen Lesern auftischte, war Gesetzlosigkeit nicht wirklich ein Vergehen, sondern eine Facette des urbanen Schauspiels. Hier lebten Taschendiebe und unendlich einfallsreiche Trickbetrüger eine pittoreske Form der Unehrlichkeit aus. Eine, die aus der Not, nicht aus der Bosheit geboren war. Das Verbrechen hatte hier einen kreativen, liebenswerten Anstrich. In einem Artikel des Jahres 1953 staunte Marotta über die Behendigkeit der Correntisti, wagemutige, flinke, junge Ganoven, die sich auf die Ladefläche eines vorüberfahrenden Lastwagens schwangen, um den Inhalt auf die Straße zu werfen. Dieses Vergehen hieß La Corrente, Strömung, wegen des steten Flusses der gesamten Operation. Ein guter Correntista, so Marotta, benötigte eine sagenhafte Bandbreite von Fertigkeiten. Die Beine eines erstklassigen Mittelstürmers, das Auge eines Matrosen, das Gehör einer Rothaut, die samtweiche Hand eines Bischofs und die eiserne Faust eines Gewichthebers. Dazu hakenförmige Füße, Gummirippen und den Gleichgewichtssinn eines Jockeys. Und, um dies alles miteinander in Einklang zu bringen, das Gehirn des Dirigenten Arturo Toscanini. Jeder Correntista war Teil einer Organisation. Kundschafter spürten die Transportwege wertvoller Frachten auf, Träger schafften die erbeutete Ware fort, sobald sie vom Lastwagen gefallen war, und Hehler brachten sie auf den Markt. Als die Blütezeit des Schwarzhandels mit Armeebeständen längst vorbei war, wurde in der Via Forcella noch immer offen das Diebesgut der Corrente feilgeboten. Die Correntisti waren oft bewaffnet, vor allem um ihrer Umgebung zu imponieren und als brutale Kerle zu gelten. In den Tagen der ehrenwerten Gesellschaft hätte man einen solchen Ruf als Ehre bezeichnet, ein wichtiger Bestandteil der Mafiamacht, ihre sogenannte Gebietshoheit. Die Menschen in Neapel hatten in den Jahren nach dem Krieg spürbar Scheu, das Wort Camorra in den Mund zu nehmen oder sich überhaupt einzugestehen, wie ernst das Verbrechensproblem in der Stadt geworden war. Neapel war ein bedeutendes politisches Schlachtfeld. Hier rangen gegensätzliche politische Kräfte um die Seele der italienischen Rechten. Auf der einen Seite die schleichende Macht der Christdemokraten, auf der anderen die Monarchisten unter dem Kriegsgewinnler, Reeder und Fußballmogul Achille Lauro. Neapel hatte, wie viele Städte des Südens, im Referendum von 1946 gegen eine Republik gestimmt. Obwohl die Monarchie abgeschafft war, blieb sie für die Rechten der Stadt ein zentrales Thema. Die Bevölkerung der Stadt, um die diese beiden politischen Kräfte kämpften, war von chronischer Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit gezeichnet, von schlechter Gesundheit und Analphabetismus. Es waren die Jahre der Macaroni-Politik. Wann immer Wahlen bevorstanden, pflegten politische Granden ihre Agenten vor Ort anzuweisen, in den armen Vierteln Spendenzentren zu errichten. Dort wurden, gegen Wählerstimmen, Päckchen mit Pasta, Fleisch und gesalzenem Hering verteilt, gehüllt in das vage Versprechen einer Beschäftigung oder Rente. Achille Lauros Stimmenfänger kamen gar auf die Idee, künftige Wähler mit Schuhen zu belohnen. Den rechten Schuh gab es vor dem Urnengang, den linken danach, sobald die Stimmabgabe sicher aufgezeichnet war. Die Armen, die ihre Stimmen so billig verkauften, schienen gegen die Vorzüge von Bildung, sozialem Aufstieg und konventioneller Parteipolitik immun. Ihre politische Loyalität war verständlicherweise launisch. Abgesehen von Macaroni oder Schuhen war eines der wenigen Lockmittel, um ihre Stimmen zu gewinnen, ein auf die Tränendrüse drückender Patriotismus, der mit der Behauptung einherging, die Probleme der Stadt seien allesamt der Gleichgültigkeit des Nordens geschuldet. Achille Lauro, dem auch die größte Zeitung in Neapel gehörte, Roma, war ein Meister darin, dem Stereotyp des großherzigen Neapolitaners zu schmeicheln, dem die Geschichte übel mitgespielt hatte. Berichte über die Camorra und das organisierte Verbrechen wurden als abgedroschener Snobismus aus dem Norden abgetan. Es gab noch einen weiteren Grund, warum man in Neapel darauf beharrte, das Wort Camorra in die Vergangenheit zu verbannen. Kriminelle waren ein fester Bestandteil des herrschenden politischen Apparats.